Huren, weil ihr alle Huren bleibt. Ihr wollt jetzt fliegen wie ein Adler, doch die Spannweite zu klein. Früher zählt ich jeden Schein, heute spreche ich in dem Style. Mein Leben ist zu geil und ich tu nur was ich will, wann ich will. Und zu der von mir bestimmte Zeit. Keine Sklaverei und trotzdem bin ich reich. Nicht im Portemonnaie, aber darum geht es nicht. Nur die Echte, die verstehen und der Rest, der wird gefickt. Ich habe deinen Tod schon lange in meinem Kopf. Du bist ein Opfer und dein Maul wird dir gestopft. Mörder on my mind, es interessiert mich einen Scheiß. Was du glaubst, wer du bist, was du denkst, was du meinst. Wenn ich will, dann ist es kinderleicht. Und ich stell das, was mir schwebt, durch meinen Geist. Der Tod in meinem Geist, dieser Tod, den ich dir bring. Freunde nach das Gleiche, ich spiel ein Ninja, um dich umzubringen. Der Tod in meinem Geist, dieser Tod, den ich dir bring. Freunde nach das Gleiche, ich spiel ein Ninja, um dich umzubringen. Der Tod in meinem Geist, dieser Tod, den ich dir bring. Freunde nach das Gleiche, ich spiel ein Ninja, um dich umzubringen. Der Tod in meinem Geist, dieser Tod, den ich dir bring. Freunde nach das Gleiche, ich spiel ein Ninja, um dich umzubringen.